Kapitel 6 Präpositionen, weitere lokale Präpositionen. Übung 2. Woher, wo und wohin? Ergänzen Sie die Präpositionen aus, von, in, nach, zu, bei und die Artikel in der richtigen Form, mündlich oder schriftlich. Beispiel A. Schule. Woher kommst du denn? Aus der Schule. Wo warst du? In der Schule. Wohin fährst du? In die Schule. A. Schule. Woher kommst du denn? Aus der Schule. Wo warst du? In der Schule. Wohin fährst du? In die Schule. B. Hause. Woher kommst du denn? Von zu Hause. Wo warst du? Zu Hause. Wohin fährst du? Nach Hause. C. Stuttgart. Woher kommst du denn? Aus Stuttgart. Wo warst du? In Stuttgart. Wohin fährst du? Nach Stuttgart. D. Meiner Freundin. Woher kommst du denn? Von meiner Freundin. Wo warst du? Bei meiner Freundin. Wohin fährst du? Zu meiner Freundin. E. Büro. Woher kommst du denn? Aus dem Büro. Wo warst du? Im Büro. Wohin fährst du? Ins Büro. F. Spanien. Woher kommst du denn? Aus Spanien. Wo warst du? In Spanien. Wohin fährst du? Nach Spanien. G. Niederlande. Woher kommst du denn? Aus den Niederlanden. Wo warst du? In den Niederlanden. Wohin fährst du? In die Niederlande.